Abschnitt 2 aus David Copperfield, Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweites Kapitel. Ich beobachte. Teil 1. Die ersten Gegenstände, welche klar vor mir erscheinen, wenn ich weit zurück in meine ersten Kinderjahre denke, sind meine Mutter mit ihrem schönen Haar und der jugendlichen Form und Peggotty ohne alle Form und mit so dunklen Augen, dass sie alles in ihrer Nähe im ganzen Gesicht zu verdunkeln schienen, und mit so roten und drallen Backen und Armen, dass es mich Wunder nahm, warum die Vögel nicht lieber an ihnen als an den Äpfeln herumpickten. Ich glaube, ich kann mich noch erinnern, wie sie beide in kleiner Entfernung voneinander auf der Diele knieten und ich wankend von der einen zu der anderen ging. Ich habe auch noch eine dunkle Erinnerung an Peggottys Zeigefinger, den ich anfasste und der von der Nadel so rau war wie ein Taschenreibeisen. Das ist vielleicht Einbildung, obgleich ich glaube, dass das Gedächtnis der meisten Menschen weiter in die Kinderzeit zurückgehen kann, als man gewöhnlich glaubt, ebenso wie ich glaube, dass die Beobachtungsgabe bei vielen kleinen Kindern in Schärfe und Genauigkeit ganz wunderbar ist. Ich glaube sogar, dass man von den meisten Erwachsenen, die in dieser Hinsicht stark sind, eher sagen könnte, sie hätten diese Fähigkeiten nicht verloren, als sie hätten sie erlangt, umso mehr als diese Männer wenigstens eine gewisse Frische und Sanftmut und eine Fähigkeit, sich über etwas zu freuen, besitzen, Eigenschaften, die sie ebenfalls aus der Kindheit behalten haben. Ich würde glauben, ich schweifte ab mit diesen Bemerkungen, wenn ich nicht wüsste, dass ich diese Schlüsse auf Selbstbeschauung baue und wenn aus irgendeinem Teile meiner Erzählung hervorgehen sollte, dass ich als Kind eine scharfe Beobachtungsgabe hatte oder als Mann die frischesten Erinnerungen aus meiner Kindheit besitze, so mache ich jedenfalls auf diese beiden Eigenschaften Anspruch. Wenn ich also in die ersten meiner Kinderjahre zurückblicke, so sondern sich zuerst aus dem Wirrwarr von allerlei Dingen die beiden Gestalten meiner Mutter und Peggottys heraus. Was weiß ich noch mehr? Wir wollen einmal sehen. Dann scheidet sich aus dem Nebel unser Haus in seiner mir in frühester Erinnerung vertrauten Gestalt. Im Erdgeschoss ist Peggottys Küche, die auf den Hinterhof hinausgeht. In der Mitte steht ein Taubenhaus auf einer Stange, aber ohne Tauben, ein großer Hundestall in einer Ecke, aber kein Hund darin, und eine Anzahl Hühner, die mir erschrecklich groß vorkommen, wie sie mit drohendem und wilden Wesen herumstolzieren. Ein Hahn fliegt auf eine Pfoste, um zu krähen, und scheint sein Auge ganz besonders auf mich zu werfen, wie ich ihn durch das Küchenfenster ansehe, und darüber zittere ich vor Furcht, denn er sieht so grimmig aus. Von den Gänsen vor der Seitentür, die mir mit lang ausgestreckten Hälsen nachlaufen, wenn ich vorbeigehe, träume ich nachts, wie ein Mann von wilden Tieren umgeben von Löwen träumen würde. Dann ist ein langer Gang für mich eine endlose Perspektive, der von Peggottys Küche nach der vorderen Haustür führt. Eine dunkle Vorratskammer ist auf diesem Gange ein rechter Ort, um des Nachts daran vorbeizulaufen, denn ich weiß nicht, was zwischen diesen Tonnen und Krugen und alten Teekisten ist, wenn sich nicht jemand mit einem brennenden Lichte drin befindet und eine dumpfige Luft, in der sich der Geruch von Seife, Pickels, Pfeffer, Lichtern und Kaffee vermischt, herausströmt. Dann sind die beiden Wohnzimmer. Das eine Wohnzimmer, in welchem wir, meine Mutter, ich und Peggotty abends sitzen, denn Peggotty leistet uns Gesellschaft, wenn sie ihre Arbeit gemacht hat und wir allein sind, und das Staatszimmer, wo wir Sonntag sitzen, prächtig, aber nicht so traulich. Für mich hat die Zimmer etwas Trübes, denn Peggotty hat mir erzählt, ich weiß nicht mehr wann, aber es muss lange her sein, wie mein Vater begraben wurde und die Leichengäste hier ihre schwarzen Mäntel umhingen. Des Sonntagsabends liest meine Mutter Peggotty und mir vor, wie Lazarus auferstand von den Toten. Und ich ängstige mich so sehr darüber, dass sie mich aus dem Bette herausnehmen und mir aus dem Schlafzimmerfenster den stillen Kirchhof zeigen müssen, wo die Toten alle in feierlichem Mondlicht friedlich im Grabe ruhen. Nirgends ist mir das Gras halb so grün vorgekommen als auf diesem Kirchhofe, nirgends die Bäume halb so schattig und nichts halb so still als die Grabsteine. Die Schafe weiden dort, wenn ich mich frühmorgens in dem kleinen Bett in einem Alkoven hinter dem Schlafzimmer meiner Mutter kniend aufrichte und hinausschaue. Und ich sehe das goldene Licht auf der Sonnenuhr glänzen und frage mich, ob die Sonnenuhr wohl froh ist, dass sie die Zeit wieder verkünden kann. Dann kommt unser Kirchenstuhl. Wie hoch ist der Rücken? Dicht dabei ist ein Fenster, aus dem unser Haus gesehen werden kann und vielmals während des Morgengottesdienstes von Peggotty gesehen wird, die sich gern so fest als möglich versichert, dass es nicht beraubt oder in Brand gesteckt wird. Aber obgleich Peggottys Augen herumschweifen, so ist sie doch böse, wenn ich dasselbe tue, und sieht mich mit krauser Stirne an und gibt mir zu verstehen, dass ich den Geistlichen anblicken soll. Aber ich kann ihn nicht immer ansehen. Ich kenne ihn ohne seinen weißen Überwurf und fürchte immer, er wundert sich darüber, dass ich ihn so anstaune und unterbricht vielleicht gar den Gottesdienst, um mich darüber zu befragen. Und was soll ich denn tun? Es ist schrecklich, das Maul aufzusperren, aber ich muss etwas zu tun haben. Ich blicke meine Mutter an, aber sie tut, als ob sie mich nicht sehe. Ich sehe einen Knaben im Quergang an, aber er schneidet mir Gesichter. Ich blicke nach dem Dämmerlicht, das durch die Kirchenpforte zur offenen Tür hereinkommt und sehe dort ein verirrtes Schaf. Ich meine keinen Sünder, sondern ein wirkliches Schaf, halb willens in die Kirche zu kommen. Ich fühle, wenn ich es noch länger ansehe, könnte ich in Versuchung kommen, etwas zu ihm zu sagen, und was würde dann aus mir werden? Ich sehe mir die Gedächtnistafeln an der Kirchenwand an und versuche mir Gedanken zu machen über Mr. Bodgers, selig aus diesem Kirchspiele, und über die Gefühle Mr. Bodgers, als er lange Zeit darniederlag an schwerem Leid und Menschenkunst vergeblich war. Ich frage mich, ob sie auch vergeblich Mr. Chillip gerufen haben, und wenn dies der Fall gewesen ist, wie es ihm gefällt, dass er jede Woche einmal daran erinnert wird. Ich lasse mein Auge von Mr. Chillip in seinem Sonntagshalstuche nach der Kanzel schweifen und denke, was das für ein schöner Spielplatz wäre und was für eine Burg man daraus machen könnte, wenn ein anderer Knabe zum Angriff auf die Treppe heraufstürmt und das Samtkissen mit den Trotteln auf den Kopf bekommt. Und während ich anfangs in der Hitze den Geistlichen ein schläfriges Lied singen höre, vernehme ich bald gar nichts mehr, bis ich mit einem Gepolter vom Sitze falle und Peggotty mich mehr tot als lebendig hinausträgt. Und jetzt sehe ich die Außenseite unseres Hauses mit den offenen Jalousien des Schlafzimmers, damit die herrlich duftende Luft hinein kann, und im Hintergrunde des vorderen Gartens in den hohen Rüstern die zerfetzten alten Krähennester. Jetzt bin ich in dem Garten hinter dem Hofe mit dem leeren Taubenhaus und der Hundehütte. Ein wahrer Park für Schmetterlinge mit einem hohen Zaune und einem verschlossenen Tore, wo die Frucht dicht gedrängt und reifer und schöner, als ich sie irgendwo gesehen, an den Zweigen hängt und wo meine Mutter Obst in ein Körbchen pflückte, während ich dabei stehe und heimlich ein paar entwendete Stachelbeeren rasch in den Mund stecke und mich bemühe, ein unschuldiges Gesicht zu machen. Ein großer Wind erhebt sich und in einem Augenblick ist der Sommer weg. Wir spielen in der Winterdämmerung und tanzen in der Stube herum. Wenn meine Mutter außer Atem ist und in einem Lehnstuhle ausruht, so sehe ich, wie sie ihre schönen Locken um ihren Finger wickelt und das Leibchen glatt zieht, und niemand weiß so gut wie ich, dass sie sich freut, so wohl auszusehen und stolz ist, so hübsch zu sein. Das sind einige meiner frühesten Eindrücke. Das und ein Gefühl, dass wir uns beide ein wenig vor Peggotty fürchteten und in den meisten Dingen ihrer Meinung folgten, war einer meiner Schlüsse, wenn man es so nennen kann, die ich aus dem zog, was ich sah. Peggotty und ich saßen eines Abends allein in der Wohnstube vor dem Kamin. Ich hatte Peggotty von Krokodilen vorgelesen. Ich muss sehr klar oder das arme Ding sehr tief interessiert gewesen sein, denn ich erinnere mich, als ich fertig war, hatte sie so eine Idee, dass Krokodile eine Art Gemüse wären. Ich war des Lesens müde und sehr schläfrig, aber da ich aus besonderer Gunst Erlaubnis hatte, aufzubleiben, bis meine Mutter von einem Besuch nach Hause kam, so wäre ich natürlich lieber auf meinem Posten gestorben als zu Bett gegangen. Ich hatte jetzt dasjenige Stadium der Schläfrigkeit erreicht, wo Peggotty immer größer und größer wurde. Ich hielt meine Augenlider mit den beiden Zeigefingern offen und sah sie fest und lange an, wie sie auf ihrem Stuhle saß und arbeitete, sah dann das kleine Stückchen Wachslicht an, mit dem sie ihren Zwirn wichste, wie alt es aussah mit seinen Runzeln in allen Richtungen, das Hütchen mit dem Strohdach, wo das Ellenmaß wohnte, das Arbeitskästchen mit dem Schieber und einer Ansicht von der St. Paul's Kirche mit einer purpurroten Kuppel auf dem Deckel, den messigenen Fingerhut und sie selbst, die mir gar schön vorkam. Ich war so schläfrig, dass ich fühlte, so wie ich nur einen Augenblick meine Augen abwendete, würde ich einschlafen. »Peggotty«, sagte ich plötzlich, »bist du einmal verheiratet gewesen?« »Herrje, Master David«, entgegnete Peggotty, »wie kommst du aufs Heiraten?« Sie fuhr bei meiner Frage so überrascht auf, dass ich darüber ganz wach wurde. Dann hielt sie aber inne und sah mich an, den Faden, solang er war, straff angezogen. »Aber warst du einmal verheiratet, Peggotty?« frug ich. »Du bist doch sehr hübsch.« Allerdings war der Stil ein anderer als der meiner Mutter, aber von einer anderen Schule von Schönheit hielt ich sie für ein vollkommenes Muster. In unserer Putzstube war ein Fußbänkchen von rotem Samt, auf das meine Mutter einen Strauß gemalt hatte. Dieser Samt und Peggottys Teint schienen mir zum Verwechseln gleich zu sein. Der Stuhl war glatt und weich und Peggotty war rau, aber das machte keinen Unterschied. »Ich hübsch, Davy«, sagte Peggotty, »ach Gott, mein gutes Kind, aber wie kommst du aufs Heiraten?« »Ich weiß nicht. Du darfst nicht mehr als einen auf einmal heiraten, nicht wahr, Peggotty?« »Gewiss nicht«, sagte Peggotty mit rascher Entschiedenheit. »Aber wenn du jemand heiratest und dieser jemand stirbt, dann kannst du einen anderen heiraten, nicht wahr, Peggotty?« »Man kann, wenn man will, liebes Kind«, sagte Peggotty, »das ist Meinungssache.« »Aber was ist deine Meinung, Peggotty?« sagte ich. Bei dieser Frage blickte ich sie neugierig an, weil sie mich so seltsam ansah. »Meine Meinung ist«, sagte Peggotty, nachdem sie nach einigem Schwanken ihre Augen von mir abgewendet und wieder zu arbeiten angefangen hatte, »dass ich niemals verheiratet gewesen bin, Master Davy, und dass ich nicht glaube, jemals zu heiraten. Weiter kann ich nichts darüber sagen.« »Du bist doch nicht böse, Peggotty«, sagte ich, nachdem ich eine Weile still dagesessen hatte. Ich glaubte es wirklich, so kurz war sie gewesen, aber ich irrte mich ganz und gar. Sie legte ihre Arbeit, einen Strumpf, weg, öffnete ihre Arme, nahm meinen lockigen Kopf und drückte ihn derb an sich. Dass sie mich derb an sich drückte, wusste ich, denn da sie sehr wohl beleibt war, so pflegten stets, wenn sie ganz angekleidet eine kleine Anstrengung machte, ein paar Knöpfe hinten von ihrem Rocke abzuspringen. Und ich besinne mich, dass zwei in die andere Ecke des Zimmers flogen, während sie mich umarmte. »Nun lies mir noch etwas von den Krokodilen vor«, sagte Peggotty, die den Namen noch nicht recht wusste, »denn ich habe noch nicht halb genug gehört.« Ich konnte nicht recht begreifen, warum Peggotty ein so seltsames Gesicht machte oder warum sie durchaus wieder von den Krokodilen hören wollte. Mit neuer Frische meinerseits kehrten wir jedoch wieder zu den Ungeheuern zurück und ließen ihre Eier im Sande von der Sonne ausbrüten und rissen vor ihnen aus und entrannen ihnen durch plötzliches Umwenden, was sie wegen ihrer Ungelenkigkeit nicht rasch tun konnten, und wir verfolgten sie als Eingeborene ins Wasser und steckten ihnen scharf zugespitzte Stücken Holz in den Rachen. Kurz, wir nahmen die Krokodile von vorn bis hinten durch. Ich wenigstens tat es, aber über Peggotty hatte ich meinen Zweifel, denn sie stach mit ihrer Nadel gedankenvoll in verschiedene Teile ihres Gesichts und ihrer Arme. Wir waren mit den Krokodilen fertig und hatten mit den Alligatoren angefangen, als es am Gartentor klingelte. Wir gingen hinaus und fanden da meine Mutter, die mir ungewöhnlich hübsch vorkam, und mit ihr einen Herrn mit schönem schwarzen Haar und schwarzem Backenbart, der uns vorigen Sonntag aus der Kirche nach Hause begleitet hatte. Als meine Mutter mich auf der Schwelle in ihre Arme nahm und mich küsste, sagte der Herr, ich sei glücklicher als ein Fürst. Oder etwas dem Ähnliches, denn ich fühle wohl, hier kommt mir späteres Nachdenken zu Hilfe. »Was soll das heißen?« frug ich ihn über die Schulter weg. Er klopfte mich auf den Kopf, aber ich weiß nicht, wie es kam, ich konnte weder ihn noch seine tiefe Bassstimme leiden, und es erregte meine Eifersucht, dass seine Hand dabei die meiner Mutter berührte, und ich schob sie hinweg, so gut es ging. »Aber Davy«, sagte meine Mutter. »Der liebe Knabe«, sagte der Herr, »ich kann mich über seine Liebe nicht wundern.« Noch nie hatte ich meiner Mutter Antlitz so schön gesehen. Sie schalt mich sanft aus wegen meiner Unhöflichkeit und sprach, indem sie mich dicht an sich hielt, ihren Dank gegen den Herrn aus, der so gütig gewesen war, sie nach Hause zu begleiten. Sie reichte ihm ihre Hand, und als er sie nahm, kam es mir vor, als ob sie mich anblickte. »Nun, lass uns gute Nacht sagen, mein kleiner Mann«, sagte der Herr zu mir, als er meiner Mutter, ich sah es, die Hand geküsst hatte. »Gute Nacht«, sagte ich. »Nun, wir müssen die besten Freunde von der Welt werden«, sagte er lachend. »Gib mir eine Hand.« Meine rechte Hand lag in der linken meiner Mutter, deshalb gab ich ihm die andere. »Das ist ja aber die falsche Hand, Davy«, sagte der Herr lachend. Meine Mutter hielt ihm meine rechte Hand entgegen, aber ich war entschlossen, sie ihm nicht zu geben, und tat es auch nicht. Ich reichte ihm die andere, und er schüttelte sie und sagte, »ich sei ein wackerer Junge«, und ging fort. Noch jetzt sehe ich ihn, wie er sich in der Gartentür umdrehte und uns noch einmal mit seinen unangenehmen schwarzen Augen ansah, ehe er verschwand. Peggotty, die kein Wort gesprochen und keinen Finger bewegt hatte, schob sofort den Riegel vor, und wir gingen alle in das Wohnzimmer. Anstatt sich wie gewöhnlich in den Lehnstuhl neben das Feuer zu setzen, blieb meine Mutter am anderen Ende des Zimmers stehen und sang vor sich hin. »Hoffe, Sie haben einen angenehmen Abend verlebt, Ma'am«, sagte Peggotty, die so steif wie ein Fass in der Mitte des Zimmers stand und einen Leuchter in der Hand hielt. »Ich danke, Peggotty«, erwiderte meine Mutter mit sehr heiterer Stimme. »Ich habe einen sehr angenehmen Abend verlebt.« »Eine neue Bekanntschaft gibt eine angenehme Abwechslung«, bemerkte Peggotty. »Eine sehr angenehme Abwechslung«, entgegnete meine Mutter. Peggotty blieb regungslos in der Mitte des Zimmers stehen, meine Mutter fing wieder zu singen an und ich schlief ein, obgleich ich nicht so fest schlief, dass ich nicht Stimmen hören konnte, wiewohl ich nicht verstand, was sie sagten. Als ich von diesem unbehaglichen Schlummer halb erwachte, sah ich, dass Peggotty und meine Mutter weinten und in großer Aufregung miteinander sprachen. »So einer wie dieser hätte Mr. Copperfield nicht gefallen«, sagte Peggotty. »Das sage ich und das schwöre ich.« »Guter Gott«, rief meine Mutter, »du wirst mich wahnsinnig machen. Ist jemals ein armes Mädchen von ihren Dienstboten so misshandelt worden? Warum tue ich mir das Unrecht, mich ein Mädchen zu nennen? Bin ich niemals verheiratet gewesen, Peggotty?« »Gott weiß, dass es wahr ist, Ma'am«, entgegnete Peggotty. »Wie kannst du dann wagen«, sagte meine Mutter, »du weißt, ich meine nicht, wie du es wagen kannst, Peggotty, sondern wie du es übers Herz bringen kannst, es mir so unbehaglich zu machen und mir so böse Worte zu sagen, da du doch recht gut weißt, dass ich außer diesem Hause keinen Freund auf der ganzen Welt habe.« »Umso mehr habe ich Grund zu sagen, dass es nicht geht«, entgegnete Peggotty. »Nein, es geht nicht. Nein, nein, nein. Ich glaubte wahrhaftig, Peggotty wollte den Leuchter wegwerfen, so energisch deklamierte sie damit.« »Aber wie kannst du mich auch so ärgern«, sagte meine Mutter und fing von neuem an zu weinen, »und dich so falsch ausdrücken? Wie kannst du reden, als ob alles schon abgemacht wäre, Peggotty, wenn ich dir immer und immer wieder sage, du böses Mädchen, dass außer den gewöhnlichsten Höflichkeiten nichts vorgefallen ist? Du sprichst von Bewunderung. Was soll ich tun? Wenn Leute so töricht sind, Bewunderung zu fühlen, ist das meine Schuld? Was soll ich tun, frag ich dich? Soll ich mir etwa den Kopf abscheren oder das Gesicht schwärzen oder mich mit einem Brandfleck oder heißem Wasser oder etwas dem Ähnlichen verunstalten? Ich glaube, du könntest das verlangen, Peggotty. Ich glaube, du würdest dich gar darüber freuen.« Peggotty schien diese Zumutung gar sehr zu Herzen zu nehmen. »Und mein lieber Sohn«, rief meine Mutter und kam an meinen Stuhl und liebkoste mich, »mein lieber kleiner Davy, willst du etwa sagen, es fehlte mir an Liebe für mein kostbares Goldkind, für den allerbesten kleinen Engel auf der Welt?« »Kein Mensch hat so etwas sagen wollen«, sagte Peggotty. »Du hast's sagen wollen, Peggotty«, gab meine Mutter zurück. »Ich weiß, dass du's hast sagen wollen. Was soll ich anderes aus deinen Worten schließen, du böses Mädchen, da du doch recht gut weißt, dass ich mir bloß seinetwegen dieses Frühjahr keinen neuen Sonnenschirm kaufen wollte, obwohl der alte grüne ganz schlecht ist und die Fransen entzwei sind. Das weißt du, Peggotty. Das kannst du nicht leugnen.« Dann wendete sie sich zärtlich an mich und legte ihre Wange an die meinige und sagte, »Bin ich dir eine böse Mama, Davy? Bin ich eine hartherzige, selbstsüchtige, schlechte Mama? Sage ja, Kind, sage ja, liebes Herz, und Peggotty wird dich lieben, und Peggottys Liebe ist viel, viel besser als meine, Davy. Ich liebe dich gar nicht, nicht wahr?« Bei diesen Worten fingen wir alle zu weinen an. Ich glaube, ich war der lauteste von den dreien, aber ich bin überzeugt, wir meinten es alle gleich aufrichtig. Ich war wie aufgelöst und ich glaube, dass ich in den ersten Ausbrüchen verletzter Zärtlichkeit Peggotty ein Scheusal nannte. Ich besinne mich noch, das gute Mädchen geriet in die tiefste Betrübnis und muss bei dieser Gelegenheit alle ihre Knöpfe verloren haben, denn eine ganze Ladung derselben sprang ins Zimmer, als sie, nachdem sie sich mit meiner Mutter ausgesöhnt hatte, vor meinem Stuhle niederkniete und das Gleiche mit mir tat. Wir gingen sehr niedergeschlagen zu Bett. Mein Schluchzen hielt mich lange Zeit wach, und als ein starker Seufzer mich im Bette ordentlich in die Höhe hob, sah ich, dass meine Mutter auf der Decke saß und sich über mich beugte. Ich schlummerte nun in ihren Armen ein und schlief fest. Ob ich am folgenden Sonntag den Herrn wiedersah oder ob ein größerer Zeitraum dazwischen lag, dessen kann ich mich nicht mehr entsinnen. In der Zeitrechnung bin ich nicht ganz sicher, aber er war in der Kirche und begleitete uns dann nach Hause. Er kam auch in die Stube, um sich ein schönes Geranium anzusehen, das im Fenster stand. Er schien es nicht besonders zu beachten, aber ehe er uns verließ, bat er meine Mutter, ihm eine Blüte davon zu geben. Sie bat ihn, sich selbst eine auszusuchen, aber er wollte das nicht. Ich konnte nicht begreifen, warum, und so pflückte sie ihm eine Blüte ab und gab sie ihm. Er sagte, er werde sich niemals von ihr trennen, und ich dachte, er müsse ein rechter Narr sein, dass er nicht wusste, dass die Blätter in ein oder zwei Tagen ausfallen würden. Peggotty fing an, uns abends weniger oft Gesellschaft zu leisten als früher. Meine Mutter gab ihr in vielem nach, viel mehr als gewöhnlich, wie mir schien, und wir vertrugen uns vortrefflich. Aber doch war es zwischen uns dreien anders geworden, und wir befanden uns nicht mehr so behaglich wie früher. Manchmal kam es mir vor, als ob Peggotty nicht recht damit zufrieden wäre, dass meine Mutter alle ihre schönen Kleider anzog oder dass sie so oft auf Besuch zu den Nachbarn ging. Aber ich konnte nicht recht klar darüber werden. Allmählich gewöhnte ich mich daran, den Herrn mit dem schwarzen Backenband zu sehen. Er gefiel mir nicht besser als von Anfang an, und ich fühlte immer noch in Bezug auf ihn dieselbe unbestimmte Eifersucht. Aber wenn ich außer dem instinktartigen Widerwillen eines Kindes und einem allgemeinen Gedanken, dass Peggotty und ich meine Mutter ohne weiteren Beistand glücklich genug machen könnten, einen anderen Grund dafür hatte, so war dies doch gewiss nicht der Grund, den ich im reiferen Alter für meine Abneigung gefunden hätte. Nichts derartiges fiel mir ein. Ich konnte stückweise beobachten, aber aus diesen stückweisen Beobachtungen ein Netz zu machen und etwas darin zu fangen, war ich außerstande. Ende von Abschnitt 2, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 19. November 2024.